Heute kommt dir keiner Leben groß, so sieht mein Leben aus. Denn ich schau dir mit der flachen Hand drei Zähne raus. Das ist mein Demo-Sound, die Fahne mit dem Totenkopf. Farid-Bang, ich bin ein gemachter Mann wie Robocop. Im Taliban-Luft, wie deine Mami kaputt. Komme da mit Sonnenbrille, Silberkette, Schlagring, ich schmuck. German Free, Maskulin, hol deine großen Brüder. Lade die Pumpkern und sie fetzen Schrot wie Hühner, ey yo. Und während weiter hunderte schwule Flown, komme ich und ficke deine Mutter, du Hurensohn. Mucke für die Araber, Russen oder Mafia. Dieser Marokkaner kommt von unten wie ein Uppercut. Hey, du bist nur ein schwuler Kerl, der feige ist, wie jemand, der sich gut ernährt. Denn ich komm mit deinen Bands, krieg deine Gang, denk was du willst. Bleibe der Banger-Rapper, Menschenfresser, Gangster-Rapper. Es drehen sich die Reifen, manche gehen über Leichen. Den Weg, den wir weisen, kannst du ihn nicht begreifen. Die Tage sind kurz und die Nächte sind lang, und du kannst nicht schlafen. Wir haben schon viel ausgefressen, verdammt. Wir müssen es einsehen, denn so sind nun mal die Straßen. Ich muss meinen Boy jetzt in Form bringen. Komme mit Summer und hau Bobby auf die Hornbrille. Komme dann in ein Dorf, kille 100 Mann, bis ich die Krone trag, wie ein kaputter Zahn. Rein in den Bau, dieser Hype hört mich auf. Und ich weiß, dass du weißt, dass ich weiß, es verkauf. Backpacker, meine sei der harte Weg, ständig Demos aufzunehmen wie ARD. Und ein Gruß an die Crews, denn das Massaker beginnt. Kokain, ich baller, bis ich baller, baller bin. Und du, du kommst mit deiner Schwester auf Tour und stellst sie vor, als wär sie ne Uhr. Ja, diese Rapper sind nur Lappen, die rappen. Ich komm mit Waffen, die treffen in deine Stadt und zerfetze die ganzen Bastarde weg. Sie stehen Farid im Weg, denn eure Mütter zeigen Kurven wie ein Navi-Gerät. Es drehen sich die Reifen, manche gehen über Leichen. Den Weg, den wir weisen, kannst du ihn nicht begreifen. Die Tage sind kurz und die Nächte sind lang, und du kannst nicht schlafen. Wir haben schon viel ausgefressen, verdammt. Wir müssen es einsehen, denn so sind nun mal die Klatschen. Die Klatschen an die Wand machen Business, verdammt. All die Loser haben jetzt ihr Schicksal erkannt. Und er spricht wie ein Mann. Und ihr Wichser verkramt. Das ist G zu dem F, das ist Grand Ranks Geschäft. Und die Street weiß, die Safari Gangbang ist weg. Hat die Menschheit geweckt. Du bist Fan seines Grams. Sich die Reife, manche gehen über Leichen. Den Weg, den wir weisen, kannst du ihn nicht begreifen. Die Tage sind kurz und die Nächte sind lang, und du kannst nicht schlafen. Wir haben schon viel ausgefressen, verdammt. Wir müssen es einsehen, denn so sind nun mal die Straßen.